Die ganze Nacht bist du gefahren, um bis hierher zu kommen. Hast nicht geschlafen bis zum Ziel. Du hattest alles, was noch übrig war, hierher mitgenommen. Es war nicht mehr viel. Jetzt hörst du die Wellen des Ozeans rauschen, schließt die Augen und atmest tief ein. Zurück willst du nicht, du willst mit niemandem tauschen. Genau hier, wo du bist, willst du sein. Genau hier willst du sein. Genau hier willst du sein. Am Strand hast du mit deinen Händen ein tiefes Loch gegraben und alles Alte hineingelegt. Weil immer da, wo Wege enden, längst andere angefangen haben. Du hörst dein Herz, wie es schlägt. Schaust hinauf zu den Sternen, hinterlässt neue Spuren im Sand. Wie in einer Schale mit Mandelkernen hält jemand hier deine Hand. Und du bist nicht allein.